Heiß hinter der Degenacht. In die Jahre auch gekommen, wie? Doch immer noch ein Auge auf die Zeit läuft, so ist es recht. Na, sahen Sie denn jetzt? 11. September. Angriff auf das Herz unserer Zivilisation. World Trade Center Pentagon. Da ist aber noch euer einziger Spucker weggeblieben. Bei sowas völlig Unerwartetem. Nichts ist seitdem mehr so wie vorher. Das meinen Sie doch auch, oder? Das war ein Quantensprung in eine neue Zeit. In eine neue Dimension. In eine neue Dimension. Yes, sir. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Das ist mehr als ein Gezeitenwechsel. Die Theorien, Werte und Begriffe von Dunemars erledigt. Zum Beispiel nichts da mehr mit so einem Geschwafel, wie könnte es dazu überhaupt nur kommen? Was sind die Ursachen für solche Wahnsinnstaten? Eure Sprüche aus der Mordenkiste aus dem vorigen Jahrhundert. Imperialismus, Ausbeutung, jahrzehntelange, ja jahrhundertlange Unterdrückung. Hier die Superreichen, dort das Heer der Bitterarmen. Die will keiner jetzt mehr hören. Und schon gar nicht solche Selbstanklagen wie: Wir haben denen schließlich auch was angetan und bibabo. Nein, Entschlossenheit, gesunde Rache, Kampfbereitschaft. Das sind die neuen Energien nach diesem Quantensprung in eine neue Zeit. In eine neue Dimension. In eine neue Dimension. Klare Konturen gibt es wieder. Schluss mit der Unübersichtlichkeit, den Differenzen und den ewigen Bedenken. Vielleicht ja, vielleicht nein, wer weiß denn überhaupt? Eindeutigkeit, jawohl, Eindeutigkeit. Da haben sich alle nachgesehnt. Das Gute und das Böse. Das ewige Schema allen Lebens, Fühlens, Denkens und der Politik. Freund, Feind. Und letzterer ist klar erkennbar für die Leute. Diesmal mit Kaftan, Rauschebart und Turban. So wie Karl May schon beschrieben hat. Der alte Mürbarek, so hieß der damals. Und heute heißt er wie? Na, nach diesem Quantensprung in eine neue Zeit. In eine neue Dimension. In eine neue Dimension. Ja, der Krieg des 21. Jahrhunderts hat begonnen. Es ist ein Kreuzzug gegen das Böse, den Terror. Mit Bombenbrot und bald Atomraketen und warum wohl nicht? Ein jeder, eine jede hier in diesen Wohlstandsbreiten weiß im Grunde doch, worum es geht. Jawohl, ein Kreuzzug. Und er wird länger dauern als der von Barbarossa. Und wir Deutsche machen wieder mit. Und das ist auch gut so. Nie wieder Krieg von deutschen Boden. Ha, sind alle Kamellen, kommunistische Parolen. Der Pazifismus ist ja Gott sei Dank passé. Die liberale Linke sieht das alles eher ironisch. Nun, Degenatz, Old Chap, Sie kennen unsere Landsleute doch auch. Wenn erstmal wieder alle einer Meinung sind, und das ist schon erreicht, dann fehlt, wenn es drauf ankommt, nur noch ein, nun, ich will nicht sagen Führer, aber warum eigentlich nicht? nach diesem Quantensprung in eine neue Zeit. In eine neue Dimension. In eine neue Dimension. In eine neue Dimension. In eine neue Dimension.